Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße erstmal die Zuhörer von 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival. Das WDR Fernsehen wird ungefähr in 15 Minuten zu uns kommen. Wir haben wie immer montags eine freie und offene Themenrunde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, ruft an 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Ich würde gerne unter anderem mit euch auch darüber sprechen, wie ihr das am Samstag fandet, dass es doch eine sehr eklige Wette bei Wetten, das gab. Da mussten Kandidaten an, ich weiß nicht, 10 oder 12 großen Kothaufen von Tieren riechen mit verbundenen Augen und mussten herausbekommen oder sollten herausbekommen, von welchem Tier der Kot stammte. Wie fandet ihr das? Die Nation ist gespalten, die Presse hat sich aufgeregt. Ich fände es interessant, eure Meinung zu hören. 0800 220 50 50. Wir fangen an mit Michael und Michael ist 39. Hallo Michael. Hallo. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, Michael, schön, dass du da bist. Über was reden wir? Über Probleme mit Alkohol. Die du hast? Nein, die meine Freundin hat. Erzähl mal ein bisschen. Ich bin also mit meiner Freundin zusammen, lebe nicht mit ihr in einem Haushalt, haben also getrennte Wohnungen. Sie hat ein Kind, ist alleinerziehend. Ja, wie lange seid ihr zusammen? 4 Jahre jetzt. Ja. Wobei das erste Jahr war so ein bisschen Larifari, dann waren wir ganz kurz auseinander für 2-3 Monate und dann sind wir dann fest zusammengekommen. Okay, sie hat ein Kind. Ja. Das Kind ist wie alt? 9 Jahre. 9 Jahre, okay. Genau. Mhm. So, und sie und, hat... Ich sag mal, ich bin selbst kein Kostverächer, gehe ab und zu mal abends nach Feierabend in eine Kneipe ein Bier trinken. Ja. Und wir haben auch ganz normal, also ist das immer abgelaufen und jetzt seit 6 Wochen weiß ich eben, dass sie richtig hart trinkt. Das weißt du seit 6 Wochen? Ja. Trinkt sie auch erst seit 6 Wochen oder trinkt sie schon länger richtig sie hart? Sie trinkt vorher schon. Da war es aber, was ich weiß, Wein. Hauptsächlich Wein. So, dass, wenn ich dann abends kam, spät von der Arbeit, ich bin meistens immer erst sehr spät da. Naja, das ist ja egal, was es ist, sondern die Menge macht es ja auch. Natürlich wird es noch schlimmer dadurch, wenn es dann auch noch... Wenn ich immer da war, immer wenig. Immer wenig. Das heißt, du hast vorher, aufgrund deiner Beobachtungen, hast du gar keine großen Eindrücke gesammelt diesbezüglich? Nein. Nein. So, nein, die ganze Zeit über... Verstehe. Und seit 6 Wochen, weißt du es genau, durch was ist es rausgekommen? Durch Zufall. Und zwar habe ich mal eine Flasche Ramazzotti in so einer Geschenkeverpackung mitgebracht. Ja. Und wusste damit nichts anzufangen. Da habe ich gesagt, ach, das können wir ja mal hier lassen bei dir in der Wohnung. Wenn wir irgendwo eingeladen sind, dann können wir das dann nehmen, so als Notgeschenk, wenn man nichts da ist. Mhm. Und jetzt wollte ich letztens mal da durch Zufall, wie gesagt, vor 6-8 Wochen mal gucken. Und dann sehe ich, dass die Flasche halb leer ist. Mhm. So, dann hast du mit ihr gesprochen. Halb leer ist ja nun noch nicht... Ich habe das halt erstmal beobachtet, was da mit dieser Flasche passiert, immer wenn ich da war. Okay, halb leer kann ja sein, dass sie Besuch hatte, dass man... Ja, ja, genau. Nee. Ich habe dann schon das bisschen kontrolliert, kann man ja. Ne? Mhm. Immer wenn ich dann da war, ist natürlich so Geheimhaltung gewesen, was nicht gut ist in der Beziehung, ganz klar. Aber eben dann auch markiert, bis Striche und dann am nächsten Tag wieder geguckt und wo ich dann genau wusste, dass sie eben nur alleine da ist. Naja, so. Resultat der Beobachtungen ist? Dass in Schränken Flaschen gefunden worden sind. Oh ja. In Taschen. Ah ja, das deutet natürlich auf einen schlimmen Zustand hin. Ja. Hast du sie darauf angesprochen? Ja, jetzt vor 3 Tagen. Und? Ich wollte das immer erst verweigern. Ich habe vorher mit Freunden von ihrer Seite und von meiner Seite gesprochen. Mhm. Du hast und es da aber... Ich gesagt, nee, um die Weihnachtszeit Dingens macht man das nicht. Ich muss dafür auch Zeit haben, weil das Kind darf nicht dabei sein und. Okay. Ja, ganz klar. Okay, wie war jetzt ihre Reaktion? Sie hat gesagt, direkt, ja, ich trinke zu viel Alkohol. Ach, was ja schon mal gut ist. Ja. Was ja schon mal gut ist. Es wäre viel schlimmer, wenn sie gesagt hätte, nein, ich habe es im Griff und ich trinke nur gerne mal ein Gläschen. Ja, das, wenn sie das so gesagt hat, dann hast du wahrscheinlich darauf wiederum geantwortet, okay, dann muss irgendwas geschehen, ja, oder? Ja, genau. Und wie war sie da zugänglich? Ja, sie bräuchte das, weil sie auch immer, sie ist eben berufstätig auch und dann mit dem Kind abends und das Kind geht schwer ins Bett und so als Entschuldigung eben. Und also, dabei sind wir jetzt letztendlich geblieben, weil, wie gesagt, erst vor 2 Tagen habe ich es eben knallhart angesprochen, weil sie hat gemerkt, dass ich seit Tagen, seit Wochen schon mit ihr über was sprechen will. Sie hat aber eher gedacht wahrscheinlich, dass ich eine andere Freundin hätte oder so. Hast du mal gefragt, wie lange das schon so geht? Ja, also sie hätte vorher, was mit, wo ich eben sagte, mit dem Wein, viel mehr getrunken. Wie, sie hätte vorher... Wäre jetzt besser geworden. Also sie hat vorher auch schon viel getrunken, also Wein war es dann halt. Ja, Wein, hauptsächlich Wein. Nur jetzt ist es eben Schnaps geworden. Ja, also jetzt... Und jetzt habe ich gedacht, jetzt ist Feierabend. Ja. So, nun gibt sie zu, dass sie viel trinkt, aber die Selbstkritik ist noch nicht so... dass sie sagt, ich bin krank, sondern sie sagt, ich brauche das, um mein Leben hinzukriegen. Ja, das ist natürlich jetzt eine schwere Situation, in der du hängst. Das ist eine schwere Situation. Und dann habe ich mich auch vorher, weil ich erstmal wissen wollte, auch wie man daran geht, wie man dieses Gespräch sucht, habe mich dann informiert über Seiten, Internet etc. Und will jetzt natürlich auch wissen, oder wie man da weitergeht. Ne? Ich habe ja auch ganz klar gesagt, ich kann das eh nicht. Ich bin ja nicht rund um die Uhr bei ihr. Ja, das ist auch nicht deine Aufgabe und du wirst es auch nicht schaffen. Nee, es gibt, du kennst sicher diese große Selbsthilfeorganisation der anonymen Alkoholiker. Ja. Da gibt es so Nebenorganisationen, da treffen sich Gruppen. Da treffen sich Angehörige von Alkoholikern. Ja. Das finde ich eine sehr gute und richtige Sache und ich habe sehr viele interessante Sachen aus diesen Gruppen gehört, weil da sich eben das Wissen und die Erfahrung ballt von sehr vielen Leuten und wäre sicher eine interessante Anlaufstelle für dich auch. Ja. Würden wir dir gleich gerne noch ein paar Anlaufstellen geben. Ja, gerne. Prima. Das Problem ist natürlich beim Alkoholiker immer, dass letztendlich man Gefahr läuft, als Angehöriger mit in den Sumpf hineingezogen zu werden. Die Erfahrung zeigt und sagt, dass der Alkoholiker letztendlich nur sich selbst helfen kann. Ja. Und irgendwann musst du den Zeitpunkt finden, wo du sagst, so jetzt Schluss, ich stehe nicht mehr an deiner Seite. Ich weiß eben selber, für mich war das auch ein Riesenschock, als ich diese Schnapsflaschen gefunden habe. Glaube ich dir. Ne, vorher habe ich gedacht, ach ja, komm, ich gehe selbst mal meine 10 Bier trinken. Einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche, manchmal aber auch 2 Wochen gar nicht. Ja. Ich trinke zu Hause, bei mir zu Hause, persönlich keinen Tropfen Alkohol. Ich habe gar keinen Alkohol im Haus. Und wenn man dann das findet und dann sich selbst hinterfragt, wie kann das sein, dass dir das nie aufgefallen ist oder so. Jetzt wird mir aber vieles bewusst. Sie läuft immer mit einem Mundspray rum. Und wenn ich dann komme und jetzt... Also sie hat den Zustand des Benebeltseins gut kaschiert. Ne? Aber das hört man immer wieder. Es gibt Leute, die hochkomplizierte Jobs ausüben können und besoffen sind dabei. Ja, genau. Schlimm ist in dem Fall ja auch noch, dass da auch noch ein Kind mit in der ganzen Geschichte drin hängt. Und für das Kind ist es ja umso schlimmer. Und das Kind wird es sicher in Nuancen schon wissen und wahrnehmen, wenn man ganz nah an einem Menschen dran ist. Meine ich nämlich auch. Ja, glaube ich auch. Nicht dumm. Ja. Michael, jetzt würde ich dich gerne verbinden mit meiner Psychologin, mit der Simone, um die entsprechenden Adressen an dich weiterzugeben. Dafür legst du bitte auf und wir müssen dich dann nochmal anrufen. Alles klar, mache ich. Alles Gute wünsche ich dir. Auch so, weiter so mit der Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Danke. Dankeschön. Ja. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu noch ein Michael. Und der ist ein Jahr jünger, 38. Guten Morgen, Michael. Hallo, ja, grüß dich, Domian. Michael, hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist das Dschungelcamp. Ach, guck an. Ja. Das Dschungelcamp. Und ich bin ein Fan davon. Das heißt, du hast alle Sendungen gesehen und hast zitternd vor dem Fernseher am Samstag gesessen. Wer denn nun gewinnt? Absolut, ja. Also ich muss sagen, ich habe wirklich keine Sendung verpasst. Und ich habe teilweise, wenn ich es eben nicht live sehen konnte, mir es auch aufgezeichnet und später auf dem Video angeguckt. Ja. Und habe mir auch so die Berichterstattung angeguckt. Und mein persönlicher Favorit wäre L'Oréal gewesen. Oder Poker Hot Ass, wie sie auch Michael, genannt wurde. Michael, meine auch. Ich finde, ich hätte sie am meisten gegönnt, der Lotte. Ja, oder Lotte, genau. Genau. Weil ich finde, sie hat sich wirklich mords reingebissen. Sie hat sich wirklich für Dschungelprüfungen auch angeboten, hat wirklich auch harte Dschungelprüfungen gemacht und sich auch selber körperlich nicht geschont. Gerade als sie durch die Mangel geschoben wurde, durch diese Rollen, wo sie auch auf ihre Brüste nicht Rücksicht genommen hat, die ja relativ frisch operiert sind. Und wie sie sich die Nase so angeknackst hatte, als sie auf die Sterne draufgesprungen ist. Ich finde auch, dass sie, ich glaube, die authentischste war. Da gab es schon Momente, wo ich dachte, das ist gut, dass es hier so im Fernsehen jetzt kommt. Ich glaube sogar, dass so in der breiten Masse des Publikums durch diese Fernsehsendung und durch diesen Auftritt von der Lotte ein größeres Verständnis und eine Akzeptanz für Transsexuelle entstanden ist. Das kann ich mir gut vorstellen, weil sie hat ja nicht nur sozusagen ihre aufgekratzte und lustige Seite gezeigt, sondern hat ja auch an manchen Ecken ja auch wirklich immer ihre tiefe Empfindsamkeit mitbekommen. Ja. Auch ihre innere Entscheidungsfindung, dass sie jetzt nach dem Dschungelcamp sich ja voll umoperieren will. Genau. Und mir tat sie auch leid, wenn sie so von früher erzählte, dass sie so viele Beulen im Leben schon abbekommen hat und so viele Niederlagen. Ja. Insofern dachte ich auch, ach, es wäre schön gewesen, wenn sie gewonnen hat. Nur hat die Ingrid gewonnen. Wie findest du das denn? Ja, also ich muss sagen, es ist klar, sie war die Grande Dame des Dschungels, so die, wie sie auch genannt wurde, die weise alte Dame. Mhm. Ja, aber man muss es akzeptieren, aber ich finde, meine Dschungel Queen oder Dschungel Queen Mom, wie sie jetzt heute genannt wurde, ist sie halt einfach nicht. Und, ja. Naja. So, gehen wir mal in die andere Richtung. Wen fandest du am unerträglichsten? Ja, also am unerträglichsten fand ich, wie ganz viele andere, zum einen den Peter Bond. Der war mir von Glücksradzeiten eigentlich noch sehr sympathisch im Gedächtnis. Ja. Und da habe ich eigentlich, dass der so eine Art, ja, so ein schleimiger Aufschneider ist, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Den hätte ich auch als privat als viel natürlicher und sympathischer eingeschätzt. Mhm. Also und der ist bei dir unten durch und wer noch? Der ist bei mir jetzt unten durch. Und außerdem, na gut, die Julia, die hat zwar auch in den Dschungelprüfungen, was sie sozusagen faktisch geleistet hat, von der Sternenausbeute, war sie top. Mhm. Aber wie sie sich dann menschlich im Camp gezeigt hat, das war halt wieder Flop, sag ich mal. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das haben so auch fast alle Leute so empfunden. Und da lässt sich wahrscheinlich auch nicht viel gerade biegen und gerade reden. Ich möchte nicht durch die Straßen gehen, wenn ich, also anstelle von der Julia Siegel oder anstelle von Peter Bond. Ich glaube, für die Siegel ist es noch schwieriger, weil sie, glaube ich, sich sehr diskreditiert hat in ihren Äußerungen, in ihrem Verhalten und so weiter. Ich glaube, gemocht hat sie kaum jemand. Vor allem denke ich auch, dass sie einfach nicht damit durchkommen kann oder auch nicht damit durchkommt mit der Behauptung, nur weil RTL das so zusammengeschnitten hat, dass sie als negative Person rauskommt, sei das auch so gewesen. Und eigentlich sei Gundis die richtige gewesen, weil wenn das so gewesen wäre, dann hätte sich ja das gesamte Dschungelcamp von Gundis distanzieren müssen. Weil die haben es ja 24 Stunden erlebt. Man konnte das auch merken, als Julia zu Gast bei Dirk und Sonja im Baumhaus war, da war eine sehr angespannte Stimmung. Ja, das hat man gemerkt. Ne, und Dirk war sehr angenervt. Da muss, glaube ich, irgendwie vorher noch was vorgefallen sein oder das war richtig auffällig. Apropos Dirk und Sonja, wie fandest du die Moderatoren? Also ich fand in den ersten drei Tagen, fand ich sie noch ein bisschen mau und ein bisschen zahm. Die haben erst im Laufe der Tage, haben die richtig wieder zur Vorjahresform hingefunden. Ich glaube, so eine Sendung funktioniert auch nur, wenn das von den Moderatoren gebrochen wird und ironisiert wird. Wenn die das todernst moderieren würden, weiß ich jetzt, nach dem Stil von Oliver Geissen oder von dem, der Deutschland sucht den Superstar moderiert, dann ging das nicht. Dann wäre es eine grauenhafte Sendung. Ja. Und aber ich finde auch eins, ich finde, wenn man mal den Michael Mezziani in der richtigen Dschungelcamp-Prüfung gesehen hätte, was ja leider nicht passiert ist, dann hätte der vielleicht eine größere Chance in dem Ganzen gehabt, weil ich glaube schon, dass man von dem zumindest leistungsmäßig auch noch ordentlich was hätte erwarten können. Vielleicht. Michael, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Und nun ist das Zeug erstmal für eine Weile vom Schirm runter. Und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wiederkommen. Danke für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche dir auch viel Glück in der heutigen Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt wird sich in ein paar Sekunden das WDR-Fernsehen zuschalten und wir machen einfach mal ein paar Sekunden währenddessen Musik. So, liebe Leute, jetzt begrüße ich ganz herzlich die WDR-Fernsehzuschauer auch hier in unserer trauten Runde. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Wir haben hier im Radio und im Fernsehen schon bei 1 Live und bei 1 Festival schon begonnen. Wir bitten, die kleine Verspätung zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wie immer montags eine offene Themenrunde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, meldet euch unter 0800 220 50 50. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich würde gerne heute mit euch noch über ein anderes Thema sprechen. Eine große deutsche Boulevardzeitung schreibt heute genau dieses hier. Schäm dich, Tommy. Was war geschehen? Am Samstag war Wetten, dass mit großem Star-Aufgebot und es gab eine Skandalwette, nämlich die Teilnehmer, die Kandidaten mussten an, ich weiß es gar nicht, an 10 oder 12 dicken Tellern voll Tierkot jeweils riechen und den Teller einem Tier zuordnen, also wer hatte es darauf gekackt und von welchem Tier stammte es. Die Nation ist empört und gespalten und ich wäre interessiert, was ihr denkt. Fandet ihr das auch, war das jetzt über die Geschmacksgrenze hinaus? Gehört das nicht in Wetten, dass oder sagt ihr, naja, okay, was die anderen bei RTL können, sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch machen? Wie fandet ihr das? Kot riechen bei Thomas Gottschalk. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin verbunden mit Markus, 32, und Marie-Ann, 34. Guten Morgen. Morgen. Ja. Morgen. Habe ich erstmal den Markus dran? Ja, ich bin der Markus, ja. Markus. Hallo. Um was geht's denn? Es geht sich darum, wie soll ich sagen, so, ich würde meine Frau verlassen aus Mitleid, da sie unter Psychose leidet. Und ich weiß, es hört sich irgendwie komisch an, aber ich habe da irgendwie keine Gefühle mehr dafür, so, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie ich mit meiner Frau umgehen soll. Mhm. Wie lange seid ihr verheiratet? Jetzt in dieses Jahr 6 Jahre. Ja, habt ihr Kinder? Ja, aber die sind nicht mehr bei uns, leider auch irgendwie durch die Psychose. Wo sind die? Also der Älteste, der ist in Kiel in so einer Art Psychiatrie und der Jüngste ist eine Pflegefamilie. Der Jüngste ist ja in der Psychiatrie vorübergehend? Ja. Ja. Wenn ich kurz fragen darf, warum? Er ist zurückgeblieben und also er leidet irgendwie auch unter psychologische Probleme und ja. Nun ist das ja eine sehr schwere seelische, psychische Erkrankung, wenn man eine Psychose hat. Wie lange leidet deine Frau darunter schon? Die Psychose ist ausgebrochen in 2006, quasi mit Stimmen hören. Und sie hat was eingebildet, was mich sehr schockiert hat. Ja. Sie hat quasi so einen Mann in sich eingebildet, der sie dann schwanger gemacht hat, obwohl es ihn gar nicht gab. Das hat sie für sich so empfunden, dass in ihr ein Mann ist, der sie schwanger gemacht hat. Genau, so. Ja. Also Sie steht in der Küche damals so bei mir und sagte, guck mich an, ich bin schwanger. Hm. Hat einen Bauch wie einen Bauch wie nichts und sagte mir, sie wäre schwanger und hab das alles gar nicht so richtig raffen können, so auf Deutsch gesagt. Hm. Und keine Ahnung. Und seit dann ist bei mir irgendwie alles irgendwie durch den Wind gegangen. Ja, ist deine Frau dann in einer Klinik psychiatrisch behandelt worden? Ja, also das Jugendamt stand vor der Tür, das Gesundheitsamt stand vor der Tür, also sie standen quasi alle vor der Tür und die haben erst meine Frau mitgenommen in die Klinik, weil das auch sehr wichtig war zu der Zeit. Dann habe ich gesagt, ich werde auf die Kinder aufpassen und das Jugendamt hat dann entschieden, dass es nicht so gehen würde, weil bei mir auch ein durch den quasi Nervenzusammenbruch so, dass es besser eine Sicherheit wäre für die Kinder, erstmal vorübergehend ins Kinderheim. Mhm. Wie lange war deine Frau in der Psychiatrie? Das erste Mal war 2,5 Monate. Ah ja. Mhm. Ja. Und sie bekommt jetzt oder muss Medikamente immer nehmen? Also im Moment bekommt sie alle 2 Wochen so eine Spritze eingesetzt und nimmt dann täglich Antidepressiva. So. Du hast gerade gesagt, du überlegst, deine Frau aus Mitleid zu verlassen. Ja. Erklär das mal ein bisschen. Ich weiß nicht. Also ich habe sie damals kennengelernt, da war ich 19, da war sie flippig, da war sie lieb, da war sie dies, da war sie das. Und ich habe mich völlig in sie verknallt und verliebt und über die Jahre und dann die 2 Kinder. Und sie ist jetzt eine andere Person. Bitte? Sie ist jetzt wahrscheinlich eine andere Person. Eine ganz, ganz, ganz andere Person. Mhm. Und warum dann aus Mitleid oder hast du einfach gar keine Kraft mehr? Ich weiß es einfach nicht, Domian, keine Ahnung. Mhm. Ich habe keine Ahnung. So, es ist ein ganz anderer Mensch und sie wirkt so wenn ich sagen, so maschinell. Mhm. Du sprichst das jetzt gerade alles in Anwesenheit deiner Frau. Deine Frau steht neben dir. Meine Frau sitzt jetzt neben mir, so, ja. Wäre sie denn bereit, auch ein paar Worte mit mir zu sprechen oder möchte sie das nicht? Ja? Ja, also wir haben Lautsprecher an. Ach so, hallo. Hallo Marie Ann, grüß dich. Ja. Ja? Du kannst mich hören. Ja? Ja, ich kann mich hören, Domian. Ah ja. Aber gibst du mir doch vielleicht mal, dann kann man besser sprechen als so in der Ferne. Wir können gleich weitersprechen, dann gibst du mir doch mal richtig einen Hörer. Dann ist es einfach angenehmer mit der Kommunikation. Bitte. Hallo Domian. Hallo Marie-Anne, schön, dass du rangehst. Ist sicher auch nicht so einfach für dich jetzt darüber zu sprechen, oder? Also doch, für mich schon. Doch. Nun hat der Markus ja gerade etwas gesagt, was er dir wahrscheinlich auch schon gesagt hat, dass er so große Schwierigkeiten hat, mit einer Erkrankung umzugehen. Ja, das stimmt. Wie empfindest du dich denn selbst, nachdem du jetzt diese Erkrankung hast? Also ich sag mal so, ich habe ja mehrere Psychosen hinter mir. Mhm. Und ich weiß schon, dass ich mich geändert habe. Also ich merke das an mir selber. Mhm. Also mein Leben hat sich komplett irgendwie gedreht auf einmal. Ja, hast du für dich auch so den Eindruck in deiner Selbstbeobachtung, dass du dich auch so wesensverändert hast gegenüber früher? Ja, ich wünsche mir manchmal die Zeit zurück, so wie ich mal war. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Markus hat das ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, was eine Psychose bedeutet. Also du hast Stimmen gehört oder du hattest den Eindruck, dass du schwanger geworden bist von einem imaginären Mann. Kannst du noch ein paar andere Beispiele nennen, was bei den Psychosen dann in dir passiert ist? Also es macht sich zunächst bemerkbar, indem ich unruhig schlafe. Also nachts aktiv bin eigentlich sozusagen. Das erste Mal war zum Beispiel, dass ich nachts auf einmal spazieren gegangen bin, mitten in der Nacht so, barfuß in Krefeld rumgelaufen bin. Mhm. Also so beeinträchtigt hat meine Psychose mich doch reingerissen. Ja. Stimmen hatte ich im Kopf ohne Ende. Das waren böse Stimmen, das waren gute Stimmen, das waren Stimmen, die einmal zu mir gesagt haben, zum Beispiel, dass ich aus dem Fenster springen soll. Also ich habe es nicht getan. Mhm. Und vielleicht ist es nicht mehr hier am Sitzen. Was hast du damals gedacht? Als du die Stimmen gehört hast, da wusstest du ja noch nicht, dass das eine Erkrankung ist. Was hast du da gedacht? Also ich habe mir schon um mich sehr besorgen gemacht, weil ich habe ziemlich krass abgenommen. Mhm. Also ich wog, glaube ich, nur noch 59 Kilo zuletzt. Mhm. Das erste Mal in Psychose. Hat man da nicht auch unglaubliche Angst, wirklich verrückt zu werden? Ja, ich hatte panische Angst vor mir selber. Mhm. Und ich hatte Angst vor Menschen. Ja. Ja, panische Angst sogar. Also um mich rundherum hatte ich nur Angst. Also Stimmen, die sagten dir, spring aus dem Fenster. Hast du noch so ein plastisches Beispiel, dass ich mir das vorstellen kann? Noch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich meine, normale Menschen gehen dann durch die Straße und denken sich ja nichts dabei, ne? Hm. Und wenn man jetzt in der Psychose ist, so durch die Stadt geht, so, da denkt man, Leute reden über den. Also und alle gucken dich an. Gucken mich an und machen mir einfach Angst. Ja, verstehe. Ja. Und ich habe mich verfolgt gefühlt durch eine Kamera. Das hatte ich auch noch einmal, eine Psychose. Ach so. Also, dass du dachtest, da sind irgendwelche Kameras, die dich heimlich beobachten und... Ja, die andere Stimmung habe ich. Ja, wie hast du, du warst jetzt einige Male in der Psychiatrie, das ist ja eine psychiatrisch zu behandelnde Erkrankung. Wie hast du das empfunden in der Psychiatrie? Also zunächst mal musste ich erstmal runterkommen und zur Ruhe kommen. Das war ich ja erstmal nicht am Anfang der Zeit. Hm. Und nach einer Zeit bin ich dann ruhiger geworden und kam auch runter und kam an Entspannung ran. Hm. Aber das dauerte, wie gesagt, sehr lange erstmal. Du hast aber diese Zeit nicht als schlimm oder unangenehm in Erinnerung in der Klinik. Also ich sag mal, selbst in der Klinik nicht, aber die Psychose ja. Die Psychose, ja, ja, natürlich, ja, so meinte ich es auch. So meinte ich es natürlich. Hm. Marie-Agnes hat ja Markus gerade gesagt, dass er so ein Gefühl des Befremdetseins hat dir gegenüber und er keine Kraft mehr hat oder vielleicht sogar die Beziehung beenden möchte. Wie siehst du das, wenn er solche, oder wie empfindest du das, wenn er so etwas sagt? Also ich kann ja jetzt nicht von Mama aus sagen, so dass ob er mich noch lieb hat oder nicht. Mhm. Also ich weiß, er mag mich noch. Macht dir das Angst, wenn er das sagt? Bitte? Macht dir das Angst, wenn er sagt, ich werde mich vielleicht von dir trennen? Ja, es macht mir Angst. Du möchtest noch gerne mit ihm zusammenbleiben? Ja, natürlich. Mhm. Weil er ist meine große Liebe und er bleibt meine große Liebe. Mhm. Marie-Anne, ich danke dir für die offenen Worte und würde gerne dann nochmal den Markus sprechen, wenn du mir netterweise geben könntest. Ja, natürlich. Dir schon mal alles Gute von Herzen. Dankeschön, Dorian. Hallo. Ja, Markus. Ist ja schon erstaunlich, wie klar wir haben miteinander reden können. Und sie hat das ja auch alles so erzählt, wie sie es empfunden hat, die Marie-Anne, und wie du es mir auch erzählt hast. Genau. Sie liebt dich noch. Ich weiß. Was empfindest du? Eine Leere manchmal so. Ist schwer. Mhm. Also eine Person, die sich, weiß nicht, ganz heftig geändert hat und die richtige Person fehlt mir einfach so. Verstehst du? Es ist einfach, keine Ahnung. Es ist irgendwie schwer zu beschreiben. Deswegen habe ich dich ja angerufen, weil mich kann auch keiner irgendwie was sagen oder einen Rat geben oder irgendwas vorstellen. Mhm. Ich weiß nur, Markus, dass für Partner von psychotisch erkrankten Menschen immer sehr, sehr schwer ist. Ja. Sehr schwer. Und dass alle das so sagen, was du auch gerade gesagt hast, dass sich der Mensch verändert hat und dass es nicht mehr so ist wie früher, überhaupt nicht mehr so ist wie früher. Hast du mal auch Kontakt gehabt mit einem behandelnden Arzt von ihr? Ich war mal in der Klinik und die haben mich dann, die haben vorgeschlagen, dass ich zu einer Angehörigengruppe gehen soll. Mhm. Das stimmt. Findet immer einmal im Monat statt und so. Mhm. Und ich werde auch gerne dahin gehen. Es geht einfach nur darum, so wie ich meine Frau im Moment so betrachte. So. Weißt du, das fände ich schon mal einen ganz guten Ansatz, wenn so etwas da angeboten wird. Weil dann bist du mit Leuten zusammen, die genau dasselbe Problem haben wie du. Ich weiß. Und ich glaube, das ist schon mal hilfreich, sich da auszutauschen. Ja. Hier ist natürlich Rat ganz schwer zu geben. Ich könnte jetzt nicht zu dir sagen, verlass deine Frau. Ich weiß nur, was für ein schwieriger Prozess das ist, in dem du da drin hängst. Sicherlich gibt es einen Punkt, wo man vielleicht auch als Angehöriger nicht mehr kann und sagt, dann muss ich einen eigenen Weg gehen. Ja, das gibt es sicherlich auch. Ich habe ja auch angeboten, dass wir uns eine räumliche Trennung, dass jeder seine eigene Wohnung erstmal hat. Und wäre sicher auch eine Möglichkeit, erstmal, genau. Mhm. Dass ich erstmal nachdenken kann. Und ja, was sagt die Marie-Anne dazu? Bitte? Was sagt die Marie-Anne dazu? Ich sage, das ist eigentlich okay, aber ich habe die Vermutung, ich habe einfach nur Schiss, so, dass sie dann alleine nicht klarkommt. Ich meine, sie bekommt hier Betreuung von der Stadt. Mhm. Da kommt ja jede Woche eine Frau hier hin, sechs Stunden die Woche irgendwie so, sucht sie auf und geht mit ihr shoppen und dies und das und kümmert sich um alles. Ich bin jeden Tag quasi in guten Händen, ja? Das ist schon mal gut. Also ich würde jetzt spontan, aber da bin ich jetzt auch kein Fachmann, sagen, dass das eine ganz gute Idee vielleicht ist. Ich würde aber zum einen dir nochmal wirklich sehr dringend raten, in diese Angehörigengruppe zu gehen. Nee, zum einen. Zum anderen möchte ich auf jeden Fall, dass du mit meiner Psychologin jetzt darüber noch sprichst. Okay. Und darüber hinaus, vielleicht wird sie dir das auch empfehlen, dass du dir vielleicht auch nochmal Rat bei einem Psychotherapeuten oder bei einem Psychiater holst, wie du jetzt auch mit deiner Situation klarkommst. Denn es bringt ja auch nichts, dass du letztendlich auch krank wirst. Ja, das Problem ist so, das große Problem, die große Angst, was ich habe, so ist, dass ich nachher alleine irgendwo in der Wohnung sitze und nur über sie nachdenke. Und dann war es eigentlich quasi alles umsonst und dann rennt man wieder zurück und dann wieder hin und her und hin und her und ich fühle mich einfach nur. Ich verstehe, du hast ein großes Verantwortungsgefühl, Verpflichtung ihr gegenüber. Natürlich. Andererseits musst du natürlich auch sehen, dass du nicht vor die Hunde gehst. Ja. Aber das ist genau der Kunstgriff, das jetzt genauso richtig zu gehen. Heute auch schon gesagt, so, ne? Die haben sehr oft zu mir gesagt, das macht dich kaputt. Mhm. Guck mal, dass du klar damit kommst, aber wie kommt man mit sowas zurecht? Ja. Wie gesagt, kann man sicher in einem einzigen Satz nicht so sagen. Das ausführlichere Gespräch führen wir jetzt im Hintergrund und dafür bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Simone zurückgerufen. Alles klar. Und alles Gute wünsche ich euch beiden. Ich habe eine Frage, Domian. Ich höre dich schon seit ein paar Jahren. So. Ja. Ich finde, das passt rein, was du da machst. Ne? Kann ich bitte so eine Autogrammkarte haben? Sehr gerne. Sehr gerne. Dann sagst du der Simone deine Anschrift bitte und ich schicke dir natürlich sehr gerne eine. Alles klar und alles Gute und weiter so. Ne? Dankeschön, Markus. Tschüss. Okay, tschüss. So, 0800 220 5050. Unsere Montagnacht, unsere offene Themennacht. Und ich hatte ja gefragt, ob ihr das auch sagt, schäm dich, Tommy, für das, was er am Samstag da bei Wetten, das gemacht hat. Victoria, 53, guten Morgen. Guten Morgen. So, Victoria, über was reden wir? Über den Tommy. Ach, über Tommy, das ist ja schön. Ja, dann bin ich mal gespannt, was für eine Meinung du hast zu der Aktion bei Wetten, das. Ich finde das nicht schlimm. Du fandst nicht schlimm? Nee. Ach. Nö, ich habe selber Tiere und... Ich kann eins sagen, ich rieche auch, welche Katze auf dem Klo war. Ja, aber muss man das da im Fernsehen am Samstagabend in einer großen Familienshow so präsentieren? Ich frage nur mal so. Nee, ich finde, da ist nichts dabei. Ja. Das ist ein Gang, den wir alle gehen müssen. Ja. Und warum soll das totgeschwiegen werden? Ja, weißt du, im Prinzip hast du natürlich recht, aber ich hatte so die böse Vermutung, dass das ZDF... Oder vielleicht sogar, oder was heißt sogar, oder die Wetten, das Redaktion sich so ein bisschen an den Dschungel rangehängt hat. Nee, das glaube ich nicht. Na, also ob die das so im normalen Jahr über auch mal gemacht haben? Vielleicht dachten die, nur haben die Zuschauer die ganze Woche über ekelhafte Sachen gesehen und können sie es bei uns auch mal sehen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube auch ganz einfach, dass das für die Tierpfleger total normal ist. Oder war. Und in den Zoo geht ja auch jeder gerne. Ich habe das nicht ganz gesehen, aber ich habe Ausschnitte gesehen. Das war ja sehr lustig, weil der Gottschalk und das Publikum ja manchmal Angst hatten, dass die mit der Nase da rein tunkten. Ja, vor allem der junge Mann. Der junge Mann vor allen Dingen, genau. Die Frau war da ein bisschen vorsichtiger. Ja. Also, die hat's nicht den Samstagabendappetit verschlagen vom Fernseher oder dass es dir gerade ein bisschen hochkam, als du das gesehen hast. Überhaupt nicht. Nee. Nee, das gehört zum Leben dazu. Und warum sollen sie... Sie haben ja nicht damit gespielt oder sonst was. Nein. Das wäre eklig gewesen. Aber die Frage ist so, und das schreiben ja auch alle, das ist nur eine große, glitzernde Samstagabendshow mit viel Prominenz und wo alles so ein bisschen, ja, vornehm will ich nicht sagen, aber schon ein bisschen besonders zugeht. Du findest, das ist okay, wenn man das da macht? Ja, warum nicht? Ja. Weil dann war dir mit dem Mausefallfallen auch eklig. Weil ich würde an eine Mausefalle nicht mit dem Mund gehen. Ja. Aber die Frage ist, wo ist die Grenze, ne? Irgendwann sitzen da 20 Fußballer und jemand riecht an Füßen, welcher Fußballer das ist oder so. Nur wenn es denen Spaß macht. Ich würde es nicht machen. Ich merke schon, du bist eine völlig tolerante Frau und was zum Leben dazugehört, gehört dazu. Genau. Und dann soll das auch gerne bei Wetten, das mal stattfinden. Na, warum nicht? So. Es war nichts obszön. Nee. Also ich habe das wirklich nicht als schlimm empfunden. Ja, du warst auch nicht geschockt, als du das denn gesehen hast. Nee, ich musste lachen. Du hast gesagt, ach interessant, warum mal nicht sowas, ne? Ja, ich könnte das nicht. Ich kann meine Katzen unterscheiden, aber das könnte ich nicht. Naja, wenn du Tierpflegerin wärst, dann könntest du das wahrscheinlich auch als Tierfreundin. Ja. Ne? Wenn du jeden Tag mit den Tieren zu tun hast, dann... Und ich sag ja, ich muss ja auch die Katzenklo sauber machen. Ja, ja. Das gehört dazu. Das war sehr und lustig. Das Baby muss man auch wickeln. Ja, natürlich, ja, ja, klar. Ich überlege gerade, da war doch, ein Tier hatte doch Durchfall, ne? Da konnte man das nicht richtig riechen. Das war irgendwie falsch, das hat eine andere Ernährung bekommen. Ach so, ja. So war das. Die Giraffe, glaube ich, war das. Ne? Ja. Ja. Victoria, die Tolerante, ich danke für den Anruf. Nix zu danken. Alles Liebe. Und schönen tschüss. Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Nathalie und die Nathalie ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Nathalie. Guten Morgen. Nathalie, was ist dein Thema? Also eigentlich geht es um mich, aber ich rede halt auch über meine Eltern, weil ich bin 18 Jahre, wie schon gesagt, und vor 2 Jahren, als ich 16 war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und am Anfang war das ganz schlimm für mich. Und ja, dann hat meine Mama mal mit mir geredet und hat mich gefragt, ob das schlimm wäre, wenn sie wegziehen würde, weil sie es nicht aushält. Mhm. Und hat mir auch offen gestellt, ob ich mitkomme oder nicht. Aber ich wollte nicht, weil hier waren meine ganzen Freundinnen und alle, die man halt kennt. Mhm. Und dann ist sie halt 80 Kilometer weiter weggezogen. Ja. Zu ihrem neuen Freund. Mhm. Hat sie mir dann halt gesagt, aber ich war auch gar nicht böse oder sowas, weil ich konnte sie irgendwie schon ein bisschen verstehen. Und ja, und ich verstehe mich einfach mit meiner Mutter gut, also wie, wie meine beste Freundin eigentlich. Aber du wohnst nach wie vor jetzt in einer anderen Stadt. Ja, ja. Also jetzt nicht mehr so weit weg, sie ist nochmal umgezogen. Ah, ja. Jetzt wohnt sie ungefähr so 45 Kilometer von mir entfernt. Das klingt ja noch alles okay. Ja, aber jetzt kommt mein Problem. Ja. Also ich bin halt dann öfter krank geworden, also so erkältungsmäßig jetzt nicht wirklich, also immer schlecht, Übelkeit. Und ich habe dann gezittert am ganzen Körper. Mein Papa hat mich dann halt nicht so wirklich für wahrgenommen. So, jetzt mach doch keinen Aufstand und hey, stell dich nicht so an. Hey, dann geh halt zum Arzt. Und hat mich halt immer noch mehr eigentlich aufgeregt und mir ging's schon scheiße. Mhm. Und dann habe ich immer, ich krieg jede zweite Woche irgendwie eine Blasenentzündung oder so, als ob schon chronisch wäre irgendwie. Mhm. Und das halt wegen dem ganzen Stress hier, weil ich muss dazu sagen, ich verstehe mich mit meinem Papa nicht. Also sag mal. Jetzt vorab das Problem, um was es jetzt geht, Nathalie. Dass ich immer krank werde. Und ach, dass du immer krank weiß, ja, und dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Meine Mama hat mich schon öfter abgeholt. Ach so, du bist jetzt von der Mutter weg, 2 Jahre. Hast ein gutes Verhältnis zu der Mutter. Bist aber seitdem immer krank. Ja. Immer wieder krank. Immer wieder, also. Aber nichts Schlimmes, aber so kleine, unangenehme Erkrankungen. Erkältung, genau. Blasenentzündung und so etwas. Genau, aber wenn ich dann. Das ist ganz komisch irgendwie, als ob es an dem Umfeld hier liegt, weil wenn ich mit meiner Mutter zusammen bin, dann ist es nicht wie weg, aber dann geht es mir schon viel, viel besser. Ja. Und ihre Stimme beruhigt mich, ihr Dasein beruhigt mich, sie versucht mir dann zu helfen oder kommt dann auch oder sie hat mich schon mal abgeholt. Du fühlst dich dann bei dem Vater letztendlich in Sachen Krankheit auch nicht so gut aufgehoben? Nee, überhaupt nicht, weil er es abtut einfach. Er sagt, ja, stell dich nicht so an. Und abgesehen davon, fühlst du dich denn sonst bei deinem Vater wohl? Oder? Nein. Auch nicht? Nein. Warum? Was ist da los? Ja, das war so, als meine Eltern getrennt haben, hat meine Mutter, also ich rede mit ihr über alles und sie sagt mir auch immer die Wahrheit, sie ist immer ehrlich, wenn ihr was nicht passt an mir, genauso wie wenn ich was gut gemacht habe oder so. Mhm. Und dann hat sie, ich weiß nicht, sie kam mal auf das Thema und dann hat sie mir halt gemeint, dass mein Papa mich eigentlich gar nicht wollte. Mhm. Und das nicht ist, habe ich mir gedacht, aber mein Papa war 16 Jahre, also bis meine Eltern sich davor getrennt hatten, und war der nie für mich da, weil er immer gesagt hat, frag deine Mutter. Und dieses Verhalten, dass er dich nicht wollte, zog sich irgendwie immer wieder so durch dein Leben durch, dass du das irgendwie so gespürt hast bis heute? Im Unterbewusstsein weiß ich es ja, aber er versucht jetzt, seit meine Eltern halt getrennt sind, so nicht sich das so zu erkaufen, aber so. Also er bemüht sich schon, oder? Er wird schon so alles für mich machen, dass mir danach mich von irgendwo abholen oder. Weißt du, dennoch, wenn du dich da unwohl fühlst und wenn du so eine schlechte so ein Grundgefühl zu dem Vater hast, warum gehst du nicht zur Mutter? Ja, das ist mein nächstes Problem, weil ich habe einen Freund seit 8 Monaten. Hm. Und der bekommt es ja auch alles mit und der unterstützt mich auch. Und ich habe eigentlich auch Angst, ihn dauernd damit zu belasten. Deswegen würde ich schon weg wollen von hier. Mhm. Aber ich habe Angst, wenn ich dann bei meiner Mama lebe, dann sehe ich meinen Freund unter der Woche nicht mehr. Und wir sehen uns jeden Tag, weil der gleich um die Ecke hier wohnt. Wie weit wohnt denn die Mutter entfernt? 45 Kilometer. Tja, gut. Da würde ich erstmal. Wie alt ist der Freund? 18, genauso wie ich. 18. Gibt es da gute Bahnverbindungen, Busverbindungen? Ja, da muss man halt immer mit dem Zug fahren. Das ist halt schon teuer eigentlich. Verstehe. Ich habe halt Angst, dass, wenn ich ihn halt nicht sehe, dass ich ihn verliere. Und ich will ihn auf keinen Fall verlieren, weil... Aber was, auf der anderen Seite ist dein Unwohlsein, ist dein Kranksein. Und das intuitive Gefühl, dass wenn du bei deiner Mutter bist, geht's dir gleich besser. Du wirst nicht sofort gesund, aber es geht dir gleich irgendwie besser. Ja. Man sollte ja immer so auf diese Intuitionen hören. Meistens haben die recht. Und ich letztendlich besagt mir das, als Außenstehender, was du mir gerade so erzählst, die Nathalie muss da weg, mit dem Freund kriegt die das geregelt, die soll sie ihrer Mutter ziehen. Ja, aber ich habe halt Angst, also durch die Trennung verstehe ich mit meiner Mutter mich viel besser. Also davor haben wir uns schon gut verstanden und ich habe ihr einiges erzählt, jetzt nicht alles, aber ich kann mit ihr über alles reden, egal über was, über alles. Ja, umso besser. Ich habe dann Angst, dass ich dann nicht mehr mit ihr so offen reden kann, weil wir uns dann öfter streiten werden, wenn wir zu oft so, also wenn ich sie jeden Tag sehen würde oder sowas. Aber nur Angst, vor allem immer Angst zu haben, ist ja auch nicht gut. Du hast Angst, deinen Freund zu verlieren, du hast Angst, dass die Mutter und Angst. Tatsache ist, dass du dich unwohl fühlst. Wäre das denn für dein Leben unproblematisch, in diese andere Stadt zu ziehen, abgesehen von dem Freund? Hast du eine Arbeit oder gehst du zur Schule oder was machst du? Ich bin zur Schule gegangen, aber durch die Noten her habe ich das Halbjahr dann auch nicht bestanden. Deswegen habe ich mich von der Schule abgemeldet und arbeite jetzt nur noch nebenher. Das heißt, das ist kein besonderer Job, da könntest du woanders auch einen finden? Ja. Ja. Nathalie, ist mein spontaner Rat an dich, das zu tun? Deinem Freund das klar zu erklären, dass was der Grund ist, was der eigentliche Grund ist, und rauszugehen aus der Wohnung mit dem Vater. Er weiß ja alles, er bekommt ja alles mit und er hilft mir auch. Ja, aber ihm ist ja auch nicht gedient damit, wenn du immer krank und unglücklich bist. Und nee, 45 Kilometer. Ja, und 45 Kilometer ist ja nun auch nicht so wahnsinnig. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, 450 Kilometer, dann wäre ich jetzt ganz ratlos gewesen. Aber so geht meine Meinung in diese Richtung. Liebe Nathalie, denk mal drüber nach. Also dein Wohlempfinden ist das Wichtigste. Und deine Gesundheit auch. Ich habe mir halt auch schon überlegt, irgendwie mit so einem Psychotherapeuten zu reden, dass der mir irgendwie helfen kann, weil ich rede eigentlich nicht über meine Probleme. Also mit meiner Mutter zwar schon, aber mit sonst kann ich keinem reden. Also mit meinem Freund klar, aber... Ja, sollen wir dich denn vielleicht nochmal zurückrufen? Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit im Hintergrund, wenn du das möchtest. Ja, sollen wir das machen? Also meine spontane Einschätzung hast du gehört, ne? Gut. Alles Weitere im Hintergrund. Wir rufen dich nochmal an. Ich wünsche dir viel Glück. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Maurice, 17. Hallo Maurice. Ja, hallo. Maurice, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um meinen Freundeskreis, der mich so langsam auf die schiefe Bahn zieht. Was ist da los? Erzähl mal. Ich habe die ganzen Leute vor 2 Jahren kennengelernt. Ja. Und wo hast du sie kennengelernt? Über andere Freunde. Also über einen bestimmten guten Freund. Ah ja. Und wir haben uns alle sofort auf Schlag sofort gut verstanden. Ja. Und waren dann jedes Wochenende raus und dann ging es los. Jedes Wochenende war Party angesagt und Alkohol in Massen. Sind die so ungefähr in deinem Alter? Älter, also 2 sind 19 und der Rest ist noch älter. Ja. Bist du mit der Jüngste? Ja, genau, also ich bin der Jüngste aus der Gruppe. Ja. Und es ist halt, wie gesagt, jedes Wochenende Saufen angesagt gewesen. Das ist bis heute noch. Mhm. Und irgendwann wurde es halt immer schlimmer, bis hin zu Schlägereien. Also es war wirklich an der Tagesordnung, dass jedes Wochenende Schlägerei war mit irgendwelchen Leuten. Mhm. Das war halt meistens von meinen Freunden. Angezettelt. Genau. Ja. Schlägereien vor Diskos oder wo? Überall. In Kneipen, vor Diskos, auf dem Marktplatz und überall. Und hast du da mitgemacht? Nein, ich habe mich immer rausgehalten. Meistens bin ich dann dazwischen gegangen. Mhm. Und das ist jetzt halt alles so weit gegangen, dass jetzt vor kurzem wieder eine Schlägerei war mit 2 erwachsenen Männern. Mhm. Und meine Freunde haben das halt wieder provoziert und dann kam es halt dazu und dann bin ich dazwischen. Mhm. Und wollte die halt auseinanderbringen wieder. Mhm. Und dann kam die Polizei und so weiter. Dann haben sich alle sofort ganz schnell aus dem Staub gemacht, sind über alle Berge gewesen. Und ich natürlich auch. Dann kam eine Woche später von meinem Vater ein Anruf, von wegen, ich müsste eine Aussage machen bei der Polizei. Ach du hier. Ja, und dann durfte ich eine Aussage machen. Mhm. Das habe ich dann da erfahren. Meine Freunde haben meinen Namen genannt. Was ist daraus bis heute geworden? Ja, ich habe jetzt eine Anzeige, beziehungsweise es wird gegen mich ermittelt, wegen schwerer Körperverletzung. Ach du. Hast du mit diesen Kumpels oder wie immer man die nennen mag, nochmal Kontakt danach gehabt? Ja, das ist ja das Problem. Ich stehe trotzdem noch zu denen, auch wenn sie diesen Mist mit mir abgezogen haben, weil ich habe halt ziemlich viel Spaß mit denen gehabt immer. Mhm. Und trefft ihr euch immer noch? Ja, klar. Also es ist weniger geworden, weil ich mich so langsam zurückziehe, aber ich krieg's nicht ganz hin. Das heißt, ich gehe am Wochenende trotzdem noch mit denen raus, auch wenn es nicht mehr so oft ist. Ist denn seitdem nochmal was passiert? Ja, einmal. Schlimm? Einmal. Ja, was Schlimmes? Ja, so, es war schon ziemlich schlimm, weil einer von den ganzen Leuten hat sehr starke Aggression. Der hatte sich einen riesen Blumenkübel so aus Stein oder was das jetzt war genommen und das jemand anderem auf den Kopf gezimmert und der lag dann im Krankenhaus eine Woche. Ach du. Der hatte einen Schädelbasisbruch oder wie das heißt. Ist da außer Alkohol auch noch was anderes im Spiel? Drogen? Eine Zeit lang. Da sind Leute zugekommen, die kamen mit Drogen um die Ecke, von wegen Ecstasy und Pep und wie es nicht alles heißt. Hast du das auch genommen? Nein, da habe ich mich sofort von distanziert. Also ich hatte gesagt, das könnte ohne mich machen. Dann sind sie auch für Diskothek, Toilette gegangen. Ja. Dann wo lebst du? Bei deinen Eltern noch? Ja. Oder bei deinem Vater oder bei deiner Mutter alleine? Nee, bei meinen Eltern. Also bei meiner Mutter und meinem Stiefvater. Ach so, Einzelkind? Nee. Ich habe noch zwei Halbgeschwister, die sind von der Seite meines Stiefvaters. Älter oder jünger? Jünger. Jünger. Kriegen deine Eltern das mit, das Problem, in dem du drin steckst? Ja, mit zwangsläufig jetzt durch die Anzeige, ne? Ja, klar, die kriegen das mit. Also die haben das immer wieder mitbekommen. Ich habe den, weil ich auch sofort zu Hause sage, was passiert ist. Ja. Was sagen die? Ja, die sind natürlich nicht davon begeistert. Die sagen, dass ich da wegbleiben soll und dass ich eines Tages noch im Knast landen werde wegen denen. Hast du eine Freundin zurzeit? Nee. Und was machst du beruflich oder bist du noch Schüler? Beruflich habe ich eine Ausbildung gehabt, die habe ich aber abgebrochen. Was für eine Ausbildung war das? Als Koch. Und warum hast du die abgebrochen? Weil das nicht so der Beruf war, den ich mir vorgestellt habe und das Arbeitsklima nicht so super war. Ach so. Und was für Pläne hast du jetzt? Bundeswehr. Also ich habe mich da jetzt bei der Bundeswehr beworben und das sieht alles ziemlich gut aus. Ah ja. Also ich muss ja sagen, nach dem, was du mir jetzt alles erzählt hast, ne? Ist für mich der Fall völlig klar, dass du da aber sowas von schnell raus musst aus dieser Szene, dass nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Und du bist ja selbst schon sehr kritisch. Ich meine, du hast es mir jetzt sehr selbstkritisch erzählt. Ja, ich bin auch kritisch, aber es sind halt, wie gesagt, meine Freunde. Ach, vergiss es. Das waren meine Freunde. Ja, vergiss es. Das sind keine Freunde. Wer so einen Scheiß baut jedes Wochenende und die Gefahr eingeht, andere Leute wirklich zu verletzen oder andere Leute vielleicht wirklich krankenhausreif zu schlagen, mit den Leuten ist nichts los. Und wenn du durch diese auch noch mit reingezogen wirst und du deine eigene Zukunft gefährdest für all das, was du gerne machen möchtest mal, da müssen alle Warnklingeln müssen aber schrillen. Sind sie auch erst am Anfang, also wo ich das mitbekommen hatte mit dieser Anzeige, wo ich halt Aussage machen musste, weil gerade da war es in der Zeit, wo ich mich beworben hatte bei der Bundeswehr und das muss ich halt alles mit angeben. Ja, eben. Da hatte ich halt schon die ersten Probleme und da habe ich mir schon überlegt, Moment mal, was machst du hier eigentlich bei denen? Ja, genau. Und da haben wir gerade gar nicht weiter drüber geredet. Die haben dich ja in einer üblen Weise auch noch verpfiffen, obwohl du gar nicht daran beteiligt warst, du wolltest nur Gutes. Eben. Und die haben aber angegeben, du hättest mitgemacht. Ja, klar, natürlich. Ja, also, was wollen wir noch mehr? Maurice, das ist wirklich das absolut letzte I-Pünktchen auf das Argument raus da. Da ist das Wort Freunde nun wirklich nicht mehr angebracht. Ja. Jetzt kommt es zu einer Anzeige und es kommt zu einer Verhandlung. Zur Verhandlung weiß ich noch nicht, also so weit. Wie auch immer, irgendwas. Das heißt, du musst dann versuchen, deine Version rüberzubringen, dass du dazwischen gehen wolltest. Habe ich ja auch, aber die Beamten von der Polizei meinten ja sofort, ich würde nur die Hälfte erzählen und das wäre fast alles nur gelogen. Ja. Weil die hatten wohl schon was anderes gesagt. Stell dir mal vor, du würdest nochmal in so eine Sache verwickelt und du trägst wirklich mit Schuld daran, dass jemand vielleicht so schwer verletzt wird, dass er querschnittsgelähmt ist sein ganzes Leben lang. kann passieren bei so einer Schlägerei. Stell dir das mal vor, was du für eine Gewissensbelastung dein ganzes Leben mit dir rumtragen müsstest. Abgesehen von den Schwierigkeiten, die du für dein weiteres Fortkommen hättest. Das dürfte ich sowieso nicht mehr. Wenn ich bei der Bundeswehr bin, dann darf ich mich in sowas nicht verwickeln lassen. Ja, definitiv. Ich meine, du bist ja auch wirklich, ich sag's nochmal, erstaunlich reflektiert und selbstkritisch, dass du einfach jetzt nur noch mal so einen Tritt in den Hintern kriegen musst, um da wirklich das zu kapieren, dass du da in ganz falschen Kreisen bist. Hast du denn sonst keine Freunde, mit denen du was aufbauen könntest? Nee, nicht mehr. Die haben sich ja auch noch gegen mich gewendet. Also ich hatte schon immer Probleme mit Freunden und so weiter. Ja. Dann sei lieber eine Weile alleine. Das Einzige, was ich halt habe, ist meine Familie. Das sind meine Cousins. Dann sei lieber eine Weile alleine und warte auf neue Zeiten. Wenn du zur Bundeswehr kommst, dann ist es eh wieder alles anderes. Dann lernst du da ganz neue Leute kennen. Aber zieh dich da raus. Zieh dich da raus. Außerdem wird das auch gut sein als Signal für die Polizei oder für den Richter, wenn du sagst, dass du dich da für dich distanziert hast und das nicht mehr mitmachen willst. Und dich dafür schämst und das bereust überhaupt und was weiß ich. Aber außerdem hast du ja nichts gemacht, so wie du es mir gerade geschildert hast. Wenn ich jetzt was sagen würde, ich würde es bereuen, dann hätte ich natürlich jetzt sofort da gesagt, ich wäre es. Genau, ja, das ist auch falsch ausgedrückt von mir. Du hast recht. Also, ja. Luis, gibt's eigentlich gar keine Debatte? Gibt's kein Argument zu sagen, ja komm, machen wir schon irgendwie oder so? Nein. Scheiß Umgang, scheiß Leute. Ja, klar. Das Problem ist nur halt, es kann möglich sein, dass er mir halt, wenn es zur Verhandlung kommt, dass er mir noch etwas vorhalten könnten, weil ich hatte, beziehungsweise ich leide unter ziemlich starken Aggressionen. Mhm. Ich weiß nur, ich kann mir vorstellen, woher es kommt. Und ich hatte halt schon mal eine Schlägerei. Das ist halt, das ging halt über Jahre, wurde ich provoziert und so weiter. Und irgendwann bin ich dann halt ziemlich ausgerastet und das ist dann, hat dann böse geendet. Was heißt böse? Ja, eine Nase gebrochen, dann war der Kiefer gebrochen. Von der anderen Person? Ja, von einer anderen Person. Und ich hatte eine ziemlich lange Schürfwunde über den gesamten Rücken, weil ich über eine Mauer geschmissen worden bin. Die Sache liegt aber länger zurück schon? Die liegt jetzt ein Jahr zurück. Gab es da auch eine Gerichtsverhandlung? Nee, das gab keine. Also es wurde fallen gelassen, weil beide, also ich wie auch mein Vater, sich dann beschuldigt haben. Also wir haben uns beide gegenseitig beschuldigt. Dann hat das ja mit dieser neuen Verhandlung nichts zu tun. Ja, ich denke mal, aber das könnten sie mir vorhalten. Also ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich weiß nicht vom Gericht. Ja, also da würde ich jetzt erstmal gar nicht drüber reden, darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern es geht um die Sache, wie du dich da verhalten hast und da hast du dich ordentlich verhalten, wie du es jetzt geschildert hast. Wenn du dich von den Leuten distanzierst, ist das auch ein Pluspunkt für dich und vor allen Dingen ist das natürlich auch für wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, einer Verhandlung, gut, wenn du sagst, ich habe das und das vor, ich will mein Leben so und so gestalten und ich lehne Gewalt ab und so weiter. Wenn du einfach eine Position hast und vor allen Dingen auch einen Plan hast. Einen Plan hast du ja jetzt mit der Bundeswehr. Ja, eben. Mhm. Also den habe ich definitiv. Hast du denn persönlich immer noch Probleme ein bisschen mit dieser Aggressionsgeschichte? Ja, stark. Aber erstaunlich, dass du dann dazwischen gegangen bist und hast versucht, die auseinanderzutreiben. Also da bin ich leider komisch auf die Ziel gespalten. Ich bin auf eine Art, bin ich sehr stark aggressiv. Das geht wirklich bis hin zu, dass ich eine ganze Zimmereinrichtung auseinandernehme. Mhm. Aber ich bin auch wiederum gleichzeitig so, dass ich einen Streit unbedingt haben will, dass ich dann dazwischen gehe. Ist gegen diese Aggressivität mal irgendwas gemacht worden? Ich hatte mal ein Antiaggressionstraining gemacht. Das war aber nicht so richtig so ein Antiaggressionstraining, sondern das war eher für mich eine Boxausbildung. Weil ich hatte da einmal in der Woche, musste ich da in eine Sporthalle mit so ein paar Leuten vom Jugendamt. Ja. Ich hatte mich auch freiwillig da gemeldet, weil ich das ändern wollte. Ja. Nur ist es halt so gelaufen, dass ich jede Woche dann boxen musste und dies und jenes. Und es würde halt heißen, ich würde mich abreagieren. Nur ist es dadurch nicht besser geworden. Mhm. Aber ich will nochmal das Positive festhalten. Du hast dich damals dazu auch freiwillig gemeldet. Ja, natürlich, klar. Ja, das finde ich schon mal toll. Also das muss man alles wertschätzen. Pass mal auf, wenn du da mit diesem Bereich in dir noch Probleme hast und Schwierigkeiten hast, würde ich dir gerne noch ein paar Tipps von meiner Psychologin geben lassen. Vielleicht wäre es gut, dass du da noch mal gezielt was unternehmen würdest. Ja. Ne? Dass du da nicht in Schwierigkeiten kommst. Was diese Sache mit der Gang oder mit der Gruppe da anbelangt, mit den Leuten, ist mein Statement ganz klar raus. Ohne Wenn und Aber. Ich werde es versuchen. Also ich habe es halt bisher nur so gemacht, dass ich mich ein bisschen zurückgezogen habe. Aber ich ganz wenig nicht da weg. Es ist halt, weiß ich nicht, es war halt Gewohnheit, mich jedes Wochenende sich mit denen zu treffen. Ja, da musst du einfach gegen angehen. Das ist, da gibt es auch keinen Trick. Du musst einfach Nein sagen. Ja, also inzwischen ist es ja so, also die letzten beiden Wochen war ich nicht mit denen draußen, das muss ich jetzt sagen. Schon ganz gut, ja. Ich war nur letzte Woche Samstag mit denen draußen. Ja. Aber ansonsten habe ich versucht, mit meiner Familie, also meinen Cousins, rauszugehen. Ja. So, Maurice, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich nochmal von uns zurückgerufen. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Uschi, die Uschi ist hier, 46, guten Morgen. Ja, hallo mein lieber Domian, ich bin das. Die Uschi. Ich möchte dir kurz meine Meinung zu Wetten, dass am Samstag sagen. Bitte. Ich sitze da vorm Fernseher, mache mir gerade die Chipstüte auf und Gottschalk kündigt an diese Wette. Und ich habe echt gedacht, ich glaube es nicht, was ich da sehe und höre. Ne? Also ich fand es ziemlich eklig, zuzugucken, wie Leute fast ihre Nase da in die Scheißhaufen halten. Ja. Wobei, ich bin wirklich kein Moralapostel, der generell sagt, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Ich habe auch Tiere, ich bin da ziemlich unempfindlich. Mhm. Aber mich stört vor allem, dass sie sich wirklich dann auf dieses Niveau des Dschungelcamps herablassen müssen. Ist auch deine, ist deine Vermutung auch? Ja, absolut. Mhm. Absolut. Das hätten die nie gebracht, wenn ich gleichzeitig Dschungelfinale Das glaube ich auch. Das glaube ich wirklich auch, ja. Mhm. Das nervt mich generell. Das ist ja in vielen Dingen so der Trend, dass man sich einerseits über das Niveau der Privaten aufregt und andererseits sich dem immer mehr angleicht. Mhm. Das nervt mich absolut. Und ich fand, das passt auch überhaupt nicht in die Sendung. Das muss ja auch um diesen Tisch herum unglaublich gestunken haben. Ja, ich hatte wirklich fast Geruchsfernsehen in der Nase. Ja. Also es hat mir echt den Appetit auf meine Chips verdorben, das anzusehen. Ich habe ja, wie gesagt, die ganze Sendung gar nicht gesehen, sondern nur Ausschnitte. Wie haben denn die Prominenten, die auf dem Sofa saßen, darauf reagiert? Die haben sich alle geekelt. Man sah den Pilawa, wie der immer weggucken musste. Der konnte gar nicht hingucken. Der Mittermeier saß noch da, der verzog das Gesicht. Und alle, also ich glaube, die waren alle ein bisschen fassungslos. Man weiß nicht, inwiefern die das vorher schon wussten, was da auf sie zukommt. Ich fand das krass. Das Beste war heute bei Stefan Raab, der hat so einen schönen Gag darüber gemacht. Der sagte, es hätte nur noch gefehlt, dass sie jetzt mit den Zähnen die gelben Sterne rausholen müssen. Ja, genau. Das hätte auch gefehlt. Weißt du, was ich gedacht habe? Die nächste Steigerung im Dschungelcamp wird wahrscheinlich sein, dass die Insassen so etwas zu sich nehmen müssen. Du, das habe ich auch schon gedacht. Dass die noch nicht auf die Idee gekommen sind, wundert mich auch. Ne? Wobei ich sagen muss, ich gucke mir auch das Dschungelcamp an. Mhm. Und man ist über sich selber immer irgendwie verwundert, warum man sich das reinzieht. Also gerade diese ekligen Aufgaben. Und ich finde die sowas von eklig. Und da frage ich mich, zu was sind Leute in der Lage? Was machen die alles für Kohle und für Publicity? Ich muss das nochmal sagen, Uschi. Ich habe es vorige Woche oder vor zwei Wochen hier in der Sendung schon mal gesagt. Das kann man ja alles finden, wie man will. Was ich absolut inakzeptabel finde bei diesem Dschungelcamp ist, dass da Tiere zum Scherz gequält oder getötet werden. Und wenn es nur Insekten sind. Die trampeln da drüber, wenn die da rausgehen. Genau, ganz genau. Da werden Kröten haufenweise in irgendeine Kiste reingeschmissen. Ja, ja. Also das nervt mich auch total. Ich bin eh so ein Tierschützer. Ja. Und wenn ich das sehe, da kriege ich die Krise. Also das ist recht. Das betrifft so natürlich Wirbeltiere, die da irgendwie getreten werden. Und das sieht man ja alles gar nicht. Ja. Aber es betrifft auch die Insekten. Ja, ich will nicht, dass die gegessen werden bei lebendigem Leib. Genau. Und das fand ich auch bei Ingrid van Bergen da bei der letzten Sendung auch ziemlich enttäuschend, weil sie als Vegetarier das so mitgemacht hat. Mhm. Da habe ich echt gedacht, ich fand die Frau die ganze Zeit klasse. Ich finde die wirklich, die hat da super durchgezogen alles. Und ich bin auch froh, dass die gewonnen hat. Ich habe es ja echt gegönnt. In dem Alter vor allen Dingen, super Leistung. Ja. Aber da habe ich gedacht, nee, jetzt fände ich konsequent, wenn die das nicht machen würde. Ja, ja. Also ich wundere mich auch, dass dann noch nicht in Aufschrei von den Tierschützern gekommen ist. Ja, gab es ja auch schon, glaube ich. Habe schon mal gehört. Ja, aber nicht so ganz, so ganz groß noch nicht, ne? Ja, das ist ja in den Medien so, ne? Man wird ja über das berichten, was einem gerade in Kram passiert. Ja. So Dinge werden nicht berichtet. Eigentlich jeder Tierfreund, jeder Veganer oder jeder muss sagen, nee, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wenn die da gekochte Rattenschwänze essen oder so, egal. Ja, ja. Ach gut, wobei das Tier auch wieder getötet werden musste dafür wahrscheinlich. Ja, ja, na klar, ne? Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ja. Wobei die Ratten, die da rumliefen durchs Camp und überall, die waren ja wohl zahm, ne? Das waren ja wohl keine wilden Ratten. Ne? Ich glaube, wir werden da auch ganz schön verarscht, da wird so viel getürkt sein. Du, ich habe mir schon manchmal gedacht, wer weiß, ob die nicht abends doch noch schnell der ein oder andere verwöhnte Promi irgendwo ins Hotel holt und da zu übernachten. Das würde mich auch nicht wundern, muss ich ehrlich sagen. Dein Statement noch ganz zum Schluss, also dein Favorit war die Ingrid van Bergen. Ja, absolut. Ja. Ja, der gönne ich das auch so richtig. Die Julia war ja wohl unter aller Würde und von Peter Bond mal ganz zu schweigen. Ja, ganz zu schweigen. Mein Favorit war ja Lotte. Ja, wobei die auch nicht so ganz mein Fall ist. Ich hätte es ihr so gegönnt, aber ich, das Arme. Ganz durchgehende Posing hat mich echt genervt von der. Ja, gut. Also das war mir zu too much. Also, Thomas Gottschalk muss es nicht nochmal machen, deine nee, Auffassung. Ne? Ich glaube, er wird es auch nicht, weil die Presse hat sich ja überschlagen heute. Das wird nicht nochmal folgen. Liebe Uschi, danke für deinen Anruf und deine Meinung. Danke dir. Tschüss. In der Technik Henrik Kage und Volker Thake. Und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Morgen auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht jetzt und freue mich auf euch und morgen. Bis dann. Tschüss.